Die australische Musikerin Sophie Michaeli-Tsianos nennt sich mit Künstlernamen Soul Seppi, ist klassisch ausgebildet in Klavier und Cello und hat mit The Bells of One Two ein Album im Alleingang produziert, das man wirklich nur so hinbekommt, wenn man viel Zeit und Liebe reinsteckt. Voller Überraschungen und feierlichen Momenten. Hier ist der obligatorische Folksong des Albums Farewell Your Heart, Soul Seppi.